Tag. Wenn ich dich seh, frag ich mich, womit hab ich dich verdient? Du bist so gut zu mir, mein Schatz. So gut zu mir, mein Schatz. Doch dann frag ich mich oft, wieso streiten wir, das nervt dich doch auch. Ich würde dir sofort vergeben, denn du weißt, du bist mein Leben. Oh, es ist so wunderschön, ich mag es, wenn wir uns versöhnen. Mit dir an meiner Seite, du weißt schon, was ich meine. Denn wir sind verliebt und ohne dich kann ich nicht glücklich sein. Wir sind verliebt, wir sind verliebt. Ist es Hass oder Liebe, das uns beide verbindet? Oder ist es nur die Eifersucht, wodurch man erblindet? Oder ist es die Sehnsucht nach ein bisschen Zärtlichkeit? Ich spüre Vergebung und sage, es tut mir leid. Oh, es ist so wunderschön, ich mag es, wenn wir uns versöhnen. Mit dir an meiner Seite, du weißt schon, was ich meine. Denn wir sind verliebt und ohne dich kann ich nicht glücklich sein. Wir sind verliebt, wir sind verliebt. Komm, ich zeig dir die Sterne. Komm, wir fliegen hoch zum Horizont. Komm, ich zeig dir die Sterne. Und bitte sei nicht voreingenommen. Komm, ich zeig dir die Sterne. Komm, wir fliegen hoch zum Horizont. Komm, ich zeig dir die Sterne. Und bitte sei nicht voreingenommen. Oh, es ist so wunderschön. Ich mag es, wenn wir uns versöhnen. Das mag ich so. Mit dir an meiner Seite. Du weißt schon, was ich meine. Denn wir sind verliebt. Wir sind verliebt. Und ohne dich kann ich nicht glücklich sein. Wir sind verliebt. Wir sind verliebt. Oh, es ist so wunderschön. Ich mag es, wenn wir uns versöhnen. Mit dir an meiner Seite. Du weißt schon, was ich meine.